Herzlich willkommen, dies ist Radio Podcast Chiron 7. In der heutigen Ausgabe widmen wir uns einer ganz besonderen Spezie, eine Spezie, die zwar auf lange Sicht gesehen vom Aussterben bedroht sein wird, jedoch momentan ihren Höhepunkt der Evolution erlebt. Gemeint ist die vulgäre Spezie des Hacus primitivus. Zum ersten Mal ist der Hacus primitivus in den Anfängen der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts aufgefallen. Zunächst einmal unscheinbar versuchte sich dieses Spezie damals bemerkbar zu machen, auf sich, sowohl als auch die Auswirkungen im Kontakt mit ihr. Man nahm sie wahr, hatte jedoch das sich Beschäftigen mit dieser Spezie sehr schnell außer Acht gelassen. Die Gründe hierfür waren vor allem die Unbedeutsamkeit jener Spezie. Zudem zeichnete sich schon damals ab, dass sowohl der Kontakt mit dieser Spezie, als auch die Abfallprodukte, die diese Spezie produziert, für den normal und gesund denkenden Menschen nicht nur unangenehm waren und sind, sondern auch die Sinnlosigkeit des Treiben dieser Spezie offenbar wurde. Eine Zeit lang geriet die Spezie des Hacus primitivus außer Acht und sollte erst wieder Mitte der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts in relevante Erscheinung treten. Doch kommen wir zur Art und Beschreibung dieser Spezie, sowohl als auch ihre Tätigkeit, respektive ihre nutzlose Daseinsform. Der Hacus primitivus ist zwar vom Genmaterial her als sogenannter Mensch ausgelegt, führende Wissenschaftler und Forscher bezweifeln jedoch die Ernsthaftigkeit dieser Vermutung. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich irgendwann einmal zwischen dem modernen Menschen von heute und dem Hacus primitivus eine Abspaltung im evolutionären Sinne ergeben haben muss. Optisch kann diese Spezie, mehr oder weniger, dem Menschen zugeordnet werden. Bei genauerer Betrachtung jedoch spürt man sehr schnell den evolutionären Unterschied. Die Spezie des Hacus primitivus ist ausschließlich auf Zerstörung, Schaden zufügen und primitivste Aggressionen ausgelegt. Dies macht sich in den verschiedenen Bereichen der virtuellen Welten im Internet bemerkbar und man könnte somit die Spezie des Hacus primitivus als aus der Kontrolle geratenen Computervirus bezeichnen. Diese Spezie richtet ihr ganzes Leben danach aus, dem modernen Menschen zu schaden. Manchmal, aus Gründen der Habsucht und Habgier, meistens jedoch aus reiner destruktiver und primitiver Veranlagung und Zielsetzung heraus. Wir hatten die außergewöhnliche Gelegenheit, und durch Glück Töne, bzw. Laute dieser Spezie auf Tonband aufzuzeichnen. Man muss es schon so bezeichnen, da die Spezie des Hacus primitivus niemals in der Lage war, menschliche Sprache zu entwickeln. Dies führen wir daraufhin zurück, dass diese Spezie ihr Leben ausschließlich an Tastatur und Monitor verbringt, somit die Ausprägung und Ausbildung menschlicher Sprache, besonders im emotionalen und intellektuellen Bereich, leider nicht möglich war. Doch, hören Sie selber. Diese Laute sind der Grundsprachschatz bzw. die Grundausdrucksform des Hacus primitivus. Während sich also bei modernen Menschen die Intelligenz und Sprachmöglichkeiten weiterentwickelt haben, haben sie sich beim Hacus primitivus proportional zurückentwickelt. Im Vergleich zum genetischen Material der sogenannten Menschenaffen, haben Schimpansen gegenüber dem Hacus primitivus eine weitaus höher entwickelte Intelligenz als auch Sprache. Nach diesen Erkenntnissen bleibt natürlich nur Mitleid übrig. Leider fürchten wir, dass diese Spezie eines Tages ganz verschwinden wird, da Industrie und weiterentwickelte moderne Menschen an Systemen arbeiten, die früher oder später eine eigene Intelligenz besitzen und somit ein Zugang zu hochentwickelten, virtuellen Welten unmöglich gemacht wird. Dadurch wird die Spezie des Hacus primitivus eines Tages gänzlich aussterben. Man könnte auch von einer Art geistigen Verhungern dann sprechen, da diese Spezies ja ihre Hauptnahrung, dem Zerstören, nicht mehr zu sich nehmen kann. Wir haben diesbezüglich die Gelegenheit gehabt, vom Humanitären Forschungsinstitut, Frau Dr. Bittenbeit am Telefon zu interviewen. Frau Dr. Bittenbeit, zu welchen Ergebnissen sind Sie in Ihrem Institut der Forschung gekommen? Einen wunderschönen guten Tag, Chiron 7, und vielen Dank für die Möglichkeit dieses Interviews. In der Tat haben wir in den letzten 15 Jahren versucht, eine genauere Analyse des Hacus primitivus durchzuführen. Wir konnten dabei exakt die von Ihnen bereits aufgeführten Eigenschaften bestätigen. Wir befürchten leider, dass eine Weiterentwicklung auch nicht mit genetischen Operatoren möglich wäre. Ebenfalls konnten wir nach näherer Untersuchung der Helix, also der DNS-Struktur, wichtige Gene, die für menschliche Intelligenz und emotionale Entwicklung sprechen, ausgeschaltet vorfinden. Wie wir aus der Genforschung wissen, sind einmal von der Natur oder Evolution ausgeschaltete Gene schlecht bis gar nicht wieder einzuschalten. Selbst ein operativer Eingriff am Gehirn würde nur eine unwesentliche Verbesserung herbeiführen, auch wenn wir dabei große Areale des Gehirns schlichtweg entfernen müssten. Die Aussicht auf, sagen wir einmal, Erhebung dieser Spezies ist leider, ja, wie soll ich sagen, so gut wie aussichtslos. Der Hacus primitivus bleibt wohl leider auf der untersten Stufe der Evolution stehen und es besteht auch nicht die Möglichkeit, nicht mit modernsten Mitteln da etwas dagegen zu tun. Es tut mir leid, dass ich Ihnen, lieber Chiron, keine bessere oder, wie soll ich sagen, positivere Nachricht bringen kann. Vielen Dank, Frau Dr. Bittenbald, für dieses Telefoninterview. Dies war eine Radio-Podcast-Sendung von Chiron 7.